von ihnen fern. Säffchen seien nicht streng verboten, Freiling dürfen nur die Großen. Kinder sollen spielen gehen, was nicht an eigenen Füßen stehen. Jugendschutzgesetz, damit kein Kind sich widersetzt. Kinder sind heilig und rein, dürfen nicht erfahren sein. Verhätschelt und fast überall gemästet wie in Schweinestall. Zum Kunden, zum Rassieren, abhängig und eingeschwört. Denn sie sind ja nur Kinder und Kinder sollen schützen vor der Welt. Jeder interessiert sich für die Kinder, denn Kinder kriegt man Kindergeld. Kindheit, die Alten machen sich bequem. Apartheid, zwei Klassen, Menschen, ein System. Die Wahrheit wollen viele gar nicht sehen. So viele nicht verstehen. Ist es denn so schwer, Kinder sich frei entwickeln zu lassen, statt sie so lang zu formen, bis sie in Schubladen passen? Ist es denn so schwer, Kindern was beizubringen, ohne ihnen gleich die eigene Lebensweise aufzuzwingen? Ist es denn so schwer, Kinder zu nehmen, wie sie sind, anstatt sie so zu behandeln, als wären sie taubstumm und blind? Ist es denn so schwer, mit ihren Augen zu sehen und ihre Ängste zu fühlen, statt über Leichen zu gehen? Menschen, ein System, Alters, Rassismus,